Siebtens. Können bzw. konnten Sie auch Ihre eigenen Ideen innerhalb der Gruppe verwirklichen? Und wie machen bzw. wie haben Sie das gemacht? Nachfrage. Ist das, was Sie über sich selbst gerade erzählt haben, eher typisch oder eher untypisch für die nationale Bewegung? Kühn hatte zwar immer klare strategische und taktische Vorstellungen, er hat sich aber immer wieder oft täglich im internen Kreis mit seinen Vertrauten oder Funktionsträgern zusammengesetzt und alle angehört, um sie ein besseres Bild der Lage zu verschaffen oder auch interessante Vorschläge anzuhören. Es kam sogar vor, dass er Unterführer, die er ohnehin öfter, wenn nicht täglich sah, abwies, um mit einem einfachen Aktivisten zu sprechen, der einen oder mehrere interessante Vorschläge zu machen hatte und von dem er wusste, dass er den so bald nicht wieder treffen würde. So sehr auch die Masse der Journalisten, die sich von Berufswegen mit Kühn beschäftigen mussten, seine Ideologie ablehnten, so sehr beeindruckte sie oft der Mensch Michael Kühn. Und so kann es nicht verwundern, dass er seine Gefolgschaft noch viel mehr beeindruckte. Selbst der eine oder andere politische Gegner konnte sich seinem Charisma nicht entziehen. Am deutlichsten wurde dies an der Beurteilung Kühns durch den Juden und Kommunisten Erich Fried, der abschließend resümierte, Zitat, was ich geschrieben habe, ist, dass er in dieser Diskussion mit mir nicht nur ein vorbildlich ehrlicher Diskussionspartner war, sondern auch weit entfernt von jeder Unbelehrbarkeit und dass ich nach dieser Begegnung ihm jederzeit mein Leben anvertrauen würde. Das war mein Eindruck und ich habe keine andere Möglichkeit, als dazu zu stehen. Zitat Ende. Ich hatte und habe nicht die geringsten Probleme, heute eigene Ideen innerhalb der Gruppe zu verwirklichen. Wir beginnen jetzt gerade ein großes Europaprojekt, das auf meine Initiative zurückgeht. Unsere Gemeinschaft ist nach ihrem Aufbau, ihrer Zielsetzung und ihrer personellen Zusammensetzung im rechten Lager eine Ausnahmeerscheinung.